Jungs produzierte das koreanische Animationsfilmstudio 26. April den heroischen Trickfilm Kosumong. Der Film beinhaltet, dass ein Mann namens Kosumong den Staat Goguryeo aus der koreanischen Geschichte zu einem mächtigen Land entwickelte. Bisher wurden 10 Teile erzeugt, bei denen es darum geht, dass Kosumong mit dem Land Buyeo, wo er geboren wurde, Enttäuschung erlebt und sich entschließt, dem Königsschloss Buyeo zu entfliehen.